1. Ein weiser Sohn nimmt die Erziehung seines Vaters, wohingegen ein Spotter keine Kritik beachtet. 2. Ein Mensch erntet Guts aus seinen Worten, warin das Verlingen der Trulosen oft zu Gewalttaten führt. 3. Wer sein Wort sorgfältig wählt, bewahrt sein Leben, doch wer unbedacht spricht, riskiert seinen Untergang. 4. Der Fall hegt Wunsch, die sich jedoch niemals erfüllen, warin die Seele des Fleißigen reichlich belohnt wird. 5. Der Gerecht Verb schut Lügen und Betrug, wohingegen der Gottlos sich dirt Schandliches und Unehrenhaftes verhalten auszeichnet. 6. Gerechtigkeit schutz den, dessen Lebenswandel untadelig ist, warin die Gottlosigkeit die Sünde ins Verderben führt. 7. Manche geben vor, rei zu sein, obwohl sie nichts besitzen, warin ander sich arm sagen, obwohl sie großen Reichtum haben. 8. Reichtum kann als Lösegeld für das Leben eins Menschen dienen, doch der Arm wird von solchen Bedrohungen verschont. 9. Das Licht der Gerechten strahlt hell und freudig, wohingegen die Lampe der Gottlosen erlischt. 10. Hochmut führt ausschließlich zu Streitigkeiten, warin bei denen, die sich beraten lassen, Weisheit zu finden ist. 11. Schnell erworbenes Vermogen schwindet oft dahin, wohingegen Dirgenage, der Estrichtweise ansammelt, seinen Besitz vermehrt. 12. Langes Warten und unerfüllt Hoffnung können das Herschwaken, doch ein erfüllter Wunsch ist wie ein Baum des Lebens. 13. Wer ein Anweisung missachtet, muss die Konsequenzen tragen, warin Dirgenage, der das Gebot respektiert, belohnt wird. 14. Die Lehre des Weisen ist ein Quell des Lebens, die dazu dient, die todlichen Gefahren zu vermeiden. 15. Klugheit und Einsicht führen zu Ansehen und Gunst, wohingegen der Weg der Trulosen sie ins Verderben stürzt. 16. Ein kluger Mensch handelt stets mit Bedacht und Wissen, warin dein Narr sein Torheit offenbart. 17. Ein unzuverlässiger Boot verursacht Unglück, doch ein treuer Gesandter bringt Erleichterung und Wiederherstellung. 18. Wer Erziehung und Disziplin missachtet, erntet Armut und Schande, wohingegen Dirgenage, der Omanungen beachtet, geht Word. 19. Ein erfüllter Wunsch ist ein Wohltat für die Seel, doch für Narren ist es abschulig, das Bo zu meiden. 20. Wer mit Weisen verkehrt, Word selbst weiser, warin Dirgenage, der sich mit Narren einlast, Schaden nimmt. 21. Unglück verfolgt die Sünde, warin die Gerechten von Glück und Siegen erregt werden. 22. Ein gutter Mensch hinterlässt seinen Nachkommen ein Erbe, wohingegen das Vermogen des Sünders letztlich für die Gerechten bestimmt ist. 23. Die Erbemachung des Lands durch die Armen kann reichlich Nahrung herverbringen, doch manche werden durch ihre eigene Ungerechtigkeit vernichtet. 24. Wer seinen Sohn nicht diszipliniert, seit damit Mangel und Lieb, wohingegen Dirgenage, derin Leert, auf sein Erziehung bedacht ist. 25. Der Gerecht hat ausreichend zu essen, im Satz zu werden, warin der Gottlos Hunger leiden muss.